ist man hat ihm schrecklich gesagt. NATO, Nicky, Rindermann und auch die UN, die kratzt uns an. Mit euren Medien das Volk verdunkelt, man hört den Ignaz lachen. Doch wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Wir haben auch schon einen Plan. Doch wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Drei Buchstaben, die gelten dann. VDA, VDA, VDA, VDA. Ausländerbanden, Rassenverräter, ganze Scheiners, Land im Park. Islam und Armee setzen weg und auch die PKK muss weg. Viele Dänen, Morde, Schweden, man hört die Braunen heute lachen. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten, wir haben auch schon einen Plan. Und wer zuletzt lacht, der lacht am besten, drei Buchstaben, die gelten dann. Yeah.